Wie zeitgenössischen Quellen zu entnehmen ist, traten manche Führer solcher Aufstände mit messianischen Ansprüchen auf. Für jüdische Realpolitiker und natürlich insbesondere für die römische Besatzungsmacht galten sie als lästige und gefährliche Unruhestifter, die so rasch wie möglich zu beseitigen waren, falls man ihrer habhaft wurde. Die Zeit bis zum öffentlichen Auftreten. Über die Zeit bis zum öffentlichen Auftreten Jesu wissen wir so gut wie nichts. Was die Evangelien, vor allem Lukas und Matthäus, davon erzählen, ist theologisch hoch befrachtet, aber historisch nicht gesichert. Jesus ist geboren in der Regierungszeit Herodes des Ersten, des Großen, wahrscheinlich im Jahre 7 oder 6 vor der Zeitenwende. Als Geburtsort ist Nazareth anzusehen. Denn Jesus wird in den Evangelien immer als der Mann aus Nazareth bezeichnet. Bethlehem wird nur in den ersten beiden Kapiteln des Matthäus- und des Lukas-Evangeliums erwähnt und ist als theologischer Geburtsort zu werten. Denn Bethlehem galt als Davids Stadt und Jesus sollte in den Evangelien dargestellt werden als einer, der aus dem Geschlecht Davids stammt. Im Matthäus- und im Lukas-Evangelium ist davon die Rede, dass Jesus von einer Jungfrau geboren sei. Ein Blick in das Neue Testament zeigt jedoch, dass das älteste Evangelium nach Markus von einer Jungfrauengeburt nichts zu wissen scheint. Auch Johannes, der jüngste Evangelist, kennt Jesus nur als den Sohn Josefs. In den ältesten Schriften des Neuen Testaments, in den Paulusbriefen, steht ebenfalls nichts von einer Jungfrauengeburt. Stattdessen zitiert Paulus im Römerbrief einen alten urchristlichen Hymnus, in dem ausdrücklich darauf hingewiesen wird, dass Jesus dem Fleische nach geboren sei. Auch Matthäus und Lukas bezeichnen an anderer Stelle ihrer Evangelien Jesus als den Sohn des Zimmermanns bzw. als einen Sohn Josefs. Zudem berichten die Evangelien von Brüdern und Schwestern Jesu. Die Brüder werden sogar mit Namen genannt: Jakobus, Joses, Judas und Simon. In der katholischen Tradition werden bis in die Gegenwart hinein aus dogmatischen Gründen die Brüder und Schwestern Jesu als seine Vettern und Basen ausgegeben, mit der Begründung, die hebräische und aramäische Sprache habe kein eigenes Wort für Vettern und Basen. Das ist nur die halbe Wahrheit. Die Evangelien sind nämlich ursprünglich weder in hebräischer noch in aramäischer, sondern in griechischer Sprache abgefasst. Und da gibt es sehr wohl ein eigenes Wort für Vetter und Base, Anepsios bzw. Anepsia. Außerdem kennt der Kirchenschriftsteller Eusebius neben dem Herrenbruder Jakobus auch Judas als leiblichen Bruder unseres Erlösers. Eusebius erwähnt auch noch einen Onkel des Herrn namens Symeon. In diesem Zusammenhang ist die Tatsache zu beachten, dass nach hellenistischer und römischer Mythologie die Könige und die Großen der Geschichte immer von einer Jungfrau geboren werden. Von Sargon, dem König von Babylon, wird das ebenso erzählt wie von Kaiser Augustus. In der altägyptischen Königsideologie gilt der König als Sohn der Götter, weil ein göttlicher Geist sich einer Frau nähert und Keime des Werdens in sie hineinlegt. Im Text Segnungen des Gottes Ptach für Ramses II. Heißt es: Ich, also Ptach, bin dein Vater. Ich erzeugte dich, so dass dein ganzer Körper göttlicher Natur ist. Wir dürfen also mit Fug und Recht annehmen, dass Matthäus und Lukas mit der Jungfrauengeburt keine physiologische, sondern eine theologische und christologische Aussage machen wollten. Die könnte man so umschreiben: Der Jude Jesus ist der Höhepunkt all der bedeutenden Männer in Israel. In ihm findet darüber hinaus die Sehnsucht aller Völker nach unlösbarer Verbindung des Göttlichen mit dem Menschlichen ihre Erfüllung. Jesus ist das Geschenk Gottes an die Menschheit. So etwas konnten Menschen aus sich heraus nicht zustande bringen. Hier musste der Gottesgeist selbst tätig werden.